Yeah. Wow. Geil. Der Schaumbad. Einfach ein Ohrwurm. Einfach immer wieder ein Ohrwurm. Ich wollte auch ein bisschen reinkommen. Ich finde gut, dass du mich auf die Aperolspur mitgenommen hast. Ja. Also, dass wir ein Aperolchen für heute haben. Ja, weil Aperolypse gezündet heute Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr zuhört im Schaumbad-Podcast. Ja, andere Podcasts sind so selbstverliebt, die stellen sich immer dann noch als Personen vor, damit die Leute wissen, wer die Personen sind. Das ist mir vollkommen gegenüber egal. Sitzt, ist doch scheißegal, wer da sitzt. Scheißegal, alte Männer machen Podcasts. Irgend so ein Dulli ihr habt sitzt, zwei ja. dumme alte Männer da, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist doch egal, wer von beiden wer ist. Irgendwelche Dullis sitzen hier rum und sagen Silben in Mikrofone. Sobald jemand irgendwie was politisch Inkorrektes sagt, wisst ihr, das ist Peter und dann ist alles gut. Genau. Ja. Oh, jetzt bin ich doch drin. Ich war heute so leer. Also ich habe am Brückentag gearbeitet. Ich auch. Heute ist Brückentag. Wahrscheinlich hört ihr den Podcast Tag am der Wochenende. Brücke. Seid relaxter, aber wir haben am Brückentag gearbeitet. Genau, gestern war irgendein Jesustag. Ein Jesustag und heute ist der Tag der Brücke. Ja. Die Brücke wird heute geehrt. Ja, es gibt ja 7 Brückentage. Daher kommt ja dieser Song, über 7 Brücken musst du gehen. Genau, und deshalb sind die auch auf den Euroscheinen. Genau. Es gibt, glaube ich, 7-Euro-Scheine. Also ja, und 7 deswegen verschiedene. 5er? Warte mal. 5er ist 1. 10er, 20er, 30er, 40er, 50er und 60er. Hast du gut durchgezählt, 7 Euro-Scheine verschiedene. Und der die Müller haben jeweils eine Brücke drauf. Und es gibt 7 Tage im Jahr. 7 Brückentage im Jahr. Genau. Ja. Und daher kommt das auch. Ist das jedes Jahr so? Das ist jedes Jahr so. Oder passen die das je nach Euroscheinen an? Das passen die, also wenn jetzt wieder ein Euroschein dazukommt, dann haben wir 8 Brückentage, ja. Und daher kommt das. Aber prima. Ich sollte nicht an Brückentagen arbeiten. Ich habe mich heute Morgen die ganze Zeit wie Montag gefühlt, war vollkommen leer. Dann hatte man irgendwie zu viel zu tun. Und dann muss man aber an einem Montag sich fühlen wie an einem Freitag. Weil du warst ja in dem Montagsgefühl. Und deswegen klinge ich auch schon. Ja, aber dafür ist dann schnell wieder Wochenende. Ja, aber ich muss jetzt erstmal ein Wochenende reinkommen, deswegen danke ich dir für das Aperolchen. Ja, sehr gern. Ja. Sehr gern. Es gab Aperol. War heute richtig schwermütig. Ja, wir sind heute auch wieder in unserem richtigen Studio. Stimmt. Deshalb, also die Mikrofone hier sind billiger. Die Mikrofone sind billiger, es halt mehr. Ist die Technik trotzdem irgendwie eingespielter. Ja, und wir fühlen uns auch irgendwie wohler. Ja. Ja. Genau, wir haben Turnhosenwetter. Was ist deine Meinung zu Turnhosenwetter? Super. Also meinst du kurze Turnhosen? Ja, ja. Ja, weil lange sind ja auch Turnhosen letztendlich, oder? Das sind Jogginghosen. Ah ja, gut. Oder? Ja, Turnhose. Ja, also heute ist Turnhosen, ja. Ich mochte das Wort Turnhosenwetter. Ja, Turnhosenwetter finde ich schön und ich trage auch gerne bei dem Wetter eine Turnhose. Ich habe auch eine an. Du hast auch eine ja, an? Ja, ja. Wir haben auch so richtige Kartoffelturnhosen an. Wir respektieren das Turnhosenwetter. Alle vom gleichen Hersteller. Ja. Von Adolf Dassler. Ja, ja. Gibt auch eine... schöne Verfilmung den beiden Söhnen. Der eine hat ja dann Puma gegründet. Die haben sich ja so ein bisschen verstritten. Wie hieß der mit Vornamen? Keine Ahnung. Ist auch egal. Kann er in die Kommis schreiben. Am Ende haben sie auf jeden Fall in dem Film so getan, als hätten die sich nochmal verstanden und vertragen, kurz auf dem Sterbebett. Aber das war historisch nicht belegt, aber hätte so sein können. War das ein Spielfilm? Ja. Ah. Hm. Oh Gott. Ja. Vom Bayerischen Rundfunk wahrscheinlich. Oder war das ein richtiger Film? So ein deutscher Fernsehfilm. Fernsehfilm, ja. Ich glaube, ich bringe auch gerade was durcheinander. Adolf Dassler und sein Bruder haben sich schon getrennt. Also der Bruder hat schon Puma gemacht. Aber die Söhne waren dann noch so ein bisschen, haben die Ellbogen noch mehr ausgefahren. Da ging es darum, dann Sponsoren zu finden oder so. Ja, das machen, oft machen Brüder sowas und streiten sich dann und hassen sich dann. Also wenn ihr Geschwister habt, gründet keine Firma mit. Mein Bruder hat einen Podcast. Meiner auch. Ja? Das hast du schön gesagt. Ach, du meinst gar nicht mich. Ich dachte. Nee, du bist mein Herzensbruder. Ja, okay. Aber mein echter Bruder hat einen Podcast, Fest und Flauschig. Ach, das ist dein Bruder, okay. Ja, Jean-Paul Prüm ist ja ein Künstlername und der Bruder ist unter seinem echten Namen unterwegs. Jetzt könnt ihr überlegen, von wem ich der Bruder bin. Du heißt in echt eher Schulz als Böhmermann. Prost. Ja, Scholz würde besser auch zu dir passen. Peter, darf ich dir eine Frage stellen? Du darfst mir sogar zwei oder drei stellen. Ich glaube, wir hatten das nur mal kurz angerissen, aber es macht mich wirklich mittlerweile fertig. Und ich sehe dich als US-Experten, weil du ja lange in den USA gelebt hast. Ja, wie lange hast du in den USA gelebt? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Deswegen kann ich dich dann auch fragen. Ist ja egal, wie alt du damals warst. Und zwar, wir haben mal drüber geredet, warum Bill die Kurzform von William ist. Haben wir darüber mal geredet? Aber ich habe mich das gefragt, du hattest keine Antwort darauf, aber ich dachte, damit habe ich das schon in deinem US-Expertenhirn getriggert. Und dann gibt es ja noch immer, wieso ist Chuck die Kurzform von Charles? Wieso ist Jim die Kurzform von James? Und am schlimmsten finde ich eigentlich, nee, es gibt noch Hank für Henry, finde ich auch schon schlimm. Aber wieso macht man aus einem John einen Jack? Das ist beides eine Silbe. John und Jack, das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber Jack ist die Kurzform von John. Echt? Ja, das macht mich wahnsinnig. Nee, das glaube ich nicht. Jack ist Jakob und John ist Johannes. Nein, das aus dem Internet, das muss stimmen. Ach so, wenn es das Internet das sagt. Also ich habe nämlich angefangen, komische US-Kurzformen zu googeln. Ja, also James und Jim kann ich dir erklären. Kurz James wäre Jame. Was nicht viel kürzer ist. Ja, ja. Und dann Jim ist ein kurzes, schöner, knackiger Vokal. Deshalb nimmst du Jim da. Ja, und sonst heißt du Marmelade. Hast du noch Henry und Hank. Hen, naja. Hen klingt auch komisch. Klingt wie Henne, okay. Ah, vielleicht kann man sich einfach, was kommt dabei raus, ja. Genau. Aber bei Bill und William, also Bill, da könnte man noch Will. Das, und manche machen ja auch Will. Ja, aber Will ist auch wieder der Wille. Das ist B und, also B-Laute und W-Laute, oder also B und V, sind nah beieinander, näher beieinander, als man denkt. Okay. Und Chuck und Charles, gut, Chuck klingt cooler als Charles. Ja, ist so wie zum Beispiel 7 und 7. Ja. Einmal ist ein B und einmal ein W. Ja, und stimmt. B und W ist sehr nah beieinander, phonetisch. Cool, kann ich dich dann noch mal fragen, als US-Experte? Eine US-Expertenfrage würde ich noch zulassen. Man sagt ja zum W, weil das W schon besetzt ist, sagt man ja W. Mhm. Aber wieso nennt man das M nicht Double N? Weil es eher ein Double A ist ohne diese Striche in der Mitte. Ein N, Doppel N wäre ja noch ein Strich mehr. Also ich würde gerne den englischsprachigen Menschen dieser Welt vorschlagen, konsequenterweise nicht mehr von M zu sprechen, sondern einfach mal Double N. Double N? Ja. Das wäre jetzt mein Vorschlag an die Welt letztendlich. Ich bin immer für Double V gewesen. Ja, ja, also ein W sieht V, auch in wie fast V jeder Schriftart. Ja. Es gibt so welligere Ws. Ja. Da würde ich ein Doppel U zählen lassen. Aber das, also, das ist ein modernes Problem, weil ich glaube, früher beim Handschriftlichen hattest du wirklich besser eher ein W. Ich habe das eher durch, seit der Schreibmaschine. Areal ist schuld. Ja, danke, Areal ist schuld. Danke, Areal. Wer hat Areal? Ist ein bisschen Modenhaus, oder? Areal, die Meerjungfrau. Die hat das erfunden. Die ist ja irgendwann aus dem Wasser raus. Ah, die. Ja, nach der ist er benannt. Ich wusste immer, dass die irgendein düsteres Geheimnis hat, diese rothaarige Flossenfrau. Flossenfrau. Ja. Flossenfrau. Ja, danke. Das ja, gerne, Frage, gerne, gerne. Ich, hey, immer wenn ihr Amerika-Fragen habt, her damit. Also schickt uns auch gern welche. Genau, unser US-Experte, 2,5 Jahre hat der Peter in den USA gelebt. Wo hast du nochmal genau gelebt? In York, Pennsylvania. Pennsylvania. York, ohne New, also das echte York. Dieses New York ist irgendeine Schrottstadt, die York nachgemacht hat. Und dieses echte York in den USA war sogar vor dem York in Großbritannien. Das, ne? Das gab es vor. Wann wurde Großbritannien entdeckt? 1730 oder so. Ja, vermutlich. Kolumbus, die Wikinger waren ja schon in zu Jesus Zeiten. Über die Landbrücke waren ja auch Asiaten schon. Genau, und auch Australier. Ja. Ja. Und die haben New York erfunden. Borgesen. Chimären. Also die, wenn die Vogesen amerikanisch wären, dann würden die Leute sich von da wahrscheinlich Borgesen nennen. Weil cooler klingt. Einfach, ja, ja. B und kann V. Ja Buchstaben B und V, ja. So austauschen, wie man Lust drauf hat. Ja. Ja. Ja, ich habe mich auch immer gewundert, bis ich mal drauf gekommen bin, John auf Deutsch ist Hans. Wegen Johannes. Genau. Ja. Ja. Verrückt. Vornamen. Vornamen. Vornamen. Auf jedem guten Gesprächsthemen-Bingo immer ein sicheres Kreuz. Lustig auch, sind nur Männernamen, wo ich diese Abkürzungen gefunden habe. Da müssen wir mal, also ich bin also jetzt ich schlecht vorbereitet, aber da gibt es bestimmt noch mehr. So geiles komische Abkürzungen von US-Vornamen und die ich gefunden hatte, waren alles Männer-Vornamen. Ja. Alles. Also ich bin einfach, ja, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß es ja einfach nicht. Ja. Gut. Aber ich meine, 90% des Internets werden auch von komischen Männern befüllt, ganz genau, die sich auch über Ariel, die Meerjungfrau, aufregen, dass sie auf einmal eine andere Hautfarbe hat als die Rothaarige, die sie in ihrer Kindheit kannten und dann irgendwann mit Wokism rumschreien. Haltet einfach mal die Klappe. Genau. So. Geht ins Disneyland und hört Rammstein. Geht ins Disneyland und hört Rammstein, aber lasst uns in Ruhe. Können wir eigentlich auch so machen, dass wir einfach so einen Freizeitpark für so komische... Das Schaumbadland. Nee, da kommen nur komische Rechte hin, die irgendwann mit Wokism. Ich stelle mir da vor, dass Dieter Nuhr jeden Abend eine Show macht, zum Beispiel. Also, dass man die einfach in so einem Freizeitpark macht. Vielleicht, ja, könnte man irgendwie das Bundesland auswählen, wo die AfD am meisten Prozente hat. Ich was weiß, ist welches es ist. Aber Thüringen oder Sachsen? Sachsen. Das Sachsen, ja. Mehr. Also, ihr könnt, liebe Sächsinnen und Sachsen, liebe Sächsinnen, ich möchte bewusst auch die Sachsen und Sächsinnen und alle Menschen dazwischen mitnehmen. Wenn ihr anders stimmt, kann auch Hamburg dieses Land werden. Ihr müsst nur die Quote runtertreiben. Stimmt. Ihr müsst euer Kreuzchen nur woanders machen, sonst werdet ihr ein Freizeitpark für Rechtspopulisten. Soll man eine Deadline setzen? 2025? Nee, früher, 24. 24, okay. Ja. Jetzt den 9. Juni 2023 haben wir jetzt. 9.6. kann man sich ganz gut merken. Am 9.6.24 gucken wir in die Sonntagsfrage und das Bundesland, wo die AfD den höchsten Stimmenanteil hat, machen wir einen Freizeitpark für Rechtspopulisten und ziehen eine Mauer drumherum. Das ist richtig gut. Und die können sich da auch ausleben. Ja, ja, da werden sie aufgeräumt. Dann werden sie aufgeräumt. Da werden sie dann aufgeräumt, weißt du? Dann ja, da werden sie auch aufgeräumt. Da müssen sie sich gar nicht mehr so viele Sorgen machen vor diesen woken Leuten und so. Ja, ist ja gar nicht so dumm. Der Freizeitpark. Die dürfen auch selbst den Namen, das finde ich nämlich schön, wir geben da jetzt keinen Namen, die dürfen selbst den Namen bestimmen. Ich würde aber gerne einen erfinden. Aber ich würde gerne zugucken, wie sie sich da streiten, überhaupt über den Namen. Also auf jeden Fall kommt Deutschland drin vor. Deutschland. Aber wahrscheinlich würde dann der Erste schreien, nee, das ist eine GmbH. Wir nennen uns Weimar 3. Und dann wirst du irgendwie so einen tief bayerisch reden. Oh, wir besorgen halt einfach das neue Bayern. Und dann hat wieder jemand aus Norddeutschland was dagegen. Das wird super. Ich dachte, da kommen nur Ossis rein. Bayern dürfen da auch mit. Ja, alle Rechtspopulisten. Ach so, es gibt noch woanders Rechtspopulisten. Ja. Die hatte ich gerade vergessen. Mhm. Gibt sogar in Bayern, glaube ich, ja noch mehr rechtspopulistische Parteien. Ja. In Baden-Württemberg gibt es ja fast keine. Nicht Baden-Württemberg, war das nicht das erste Bundesland, das sie dann auch in den Landtagen hatte? Ja, aber das... ja, Baden-Württemberg ist ganz schlimm auf jeden Fall. Ja, also wir heben uns über kein Bundesland. Braunes nicht. Außer dem Saarland. Einfach so. Die sind komplett linksradikal. Ja, das... Ja. Behaupten zumindest Saarländer. Ja, wohnt hier... Sarah Wagenknecht, denn doch, die wohnt doch da mit Oskar. Oskar Lafontaine, Heiko Maas, Annegret Karrenbauer, alles Linksradikale. Ja, kennt man ja. Schmeißen Steine auf Bullen, gerade in Konnewitz. Hier Altmaier. Der schmeißt auch Steine auf Bullen in Konnewitz. Ja, auch aus dem Saarland. Auch Saarländer. Ja. Siehst du? Nur Linksradikale im Saarland. Gerd Dudenhöfer. Hier Karl Marx aus Trier, Saarland. Ist kein Saarland. Ja, ich weiß, aber ich wollte alle Trierer ärgern gerade. Okay, mehr. Weil Trierer Lokalpatrioten sind. Das ist mein... Kann ich als Rheinland-Pfälzer nicht zulassen. Ich sage da vom kölschen Dialekt. Apropos linksradikal. Damit du mich mit leeren Augen wieder anguckst. Ach, wenn ihr da die Sichtchen von Peter gucken könnte. Ich glaube, so fühlt sich jedes Mal jeder Podcast-Partner. Ich glaube, die ZuhörerInnen hören sich auch jetzt so an und denken so, hoffentlich lässt das gleich bleiben. Und ich lasse es jetzt bleiben. Ach, Gott sei Dank. Apropos linksradikal, brauche ich eine Überleitung. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Du hast dir ein Wohnmobil gekauft? Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Echt? Ich schäme mich ein bisschen, das zuzugeben. Aber wem soll ich sonst erzählen, wenn ich... Du hast dir ein Wohnmobil gekauft? Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Aber wir haben doch letzt sogar noch gemeinsam ein Wohnmobil angeschaut zum Mieten. Und ich habe gedacht, scheiß drauf, ich will das besitzen. Du hast dir ein Wohnmobil gekauft? Genau. Das wunderbar wollte ich heute noch ansprechen, weil wir sind ja im August auf einem, kann man so sagen, weil da wird es eine Sonderfolge geben. Wahrscheinlich entweder ganz lang oder ganz viele kleine Schnipsel. Wir sind auf dem Punkrock-Festival in Slowenien beim Punkrock Holiday gemeinsam. Da könnten wir doch gemeinsam... Ist eine Dienstreise, liebes Finanzamt. Also falls ihr euch wundern, was die ganzen Rechnung für dieses Rechnung Wohnmobil. Für dieses Wohnmobil und so weiter. Wir fahren gemeinsam in dem Wohnmobil auch hin. Genau. Genau, dafür habe ich es gekauft. Dass das ist ja unser großer Test für Kanada. Ja, man muss ja, ja irgendwie Steuerlast auch senken und so. Wir haben ja durch dieses Podcast-Festival unfassbar viel Gewinn gemacht. Ja, ja, ist auch bei mir persönlich auf dem Konto angekommen. Jetzt müssen wir die Steuerlast. Der ganze Berg, der muss nämlich bei mir auch noch weg. Ja, ja. Ja. Genau. Achso, nee, ich habe alles für mich eingesagt. Ja, und eben. Davon das Wohnmobil gekauft. Genau. Aber immerhin nimmst du mich mit. Ja, du darfst da übernachten. Ja. Du kriegst aber dieses blöde Schrottbett da unterm Dach. Während ich unten das große Bett für mich alleine habe. Nee, ich würde sagen, wer zuerst schlafen geht, geht in ein großes Bett. Das ist gut, das ist eigentlich total gut. Weil dann stürzt niemanden. Ja, wir machen keine Ansprüche. Das ist mein Bett, das ist dein Bett. Dann sondern wer zuerst gerade pennen geht, geht dahin. Genau, der, wer schlafen geht, sucht sich einfach ein freies Bett aus. Genau. Perfekt. Ja. Haben wir dieses Problem auch schon gelöst, wie es wahre Linksradikale lösen würden. Nämlich keine so eine Besitz... mein Bett, dein Bett, sondern... Ja, ja, so Nach Bedürfnissen. Bourgeoiser Scheiß. Du weißt, was ich schon immer mal im Podcast machen wollte, weil das ist mir aufgefallen in anderen Podcasts, das machen nämlich alle Podcasts, kurz rumpoltern und dann mit schlechten Ton. Erzähl du mal weiter, ich hol mal noch Getränke. Ja, hol mir mal ein Bier. Okay, jetzt haben wir alles für uns. Also ich habe dieses Wohnmobil eigentlich nur für mich gekauft und dieses Arschloch nehme ich gar nicht mit. Nein, das stimmt nicht. Nee, wir werden, also ich kann dich auch noch hören. Wir werden daraus ganz viele tolle Podcasts machen, während wir uns komplett besaufen mit Dosenbier. So weit bin ich richtig im Podcast. Einfach mal einer, der weggeht, der Ton wird scheiße. So, jetzt sind wir real. Ich muss noch kurz so ein Paket annehmen. Ja. Ah, Käppchen kurz. Ich würde mir eins gönnen, glaube ich. Ja, geh doch einfach raus. Ich gucke dir dann hier durch die Studiofenster zu. Ja, so machen dann andere Podcasts, damit sie die Stunde einfach voll machen und dann müssen sie schneiden. Wir haben normalerweise guten Sound, aber wir haben Brückentag, deswegen ist uns heute jetzt alles vollkommen egal. Alles Brückentag, ist sozusagen der zweite Freitag diese Woche. Über 7 Brückentage musst du gehen. Wer hat das gesungen eigentlich? Ursprünglich, glaube ich, eine Ostrock-Band und zwar Karat. Ich glaube, die hießen Karat. Und in Westdeutschland groß gemacht hatte dann Peter Maffay. Ah, okay. Ich war irgendwie bei diesen, wie heißen die aus Bietigheim-Bissingen? Fools Garden. Nee. Pur. Pur. Pur. Dieser Pur-Typ ist angeblich sehr gut befreundet mit Mario Gomez und die gehen immer saufen zusammen. Wolfgang Engler. Nee, wie heißt er? Hartmut Engler heißt ja, er. Ja, habe ich mal Hartmut gehört. Hartmut Engler. Aber ich google, weil auch das ist gut, über 7 Brücken musst du gehen. Ja, weil also aber da ist das nicht vielleicht auch so ein altes Liederbuchlied aus dem, was man beim, was in der also Peter Maffay ist schon mal richtig. Wer schrieb? Helmut Richter schrieb es. Ja, sag ich doch. Deutscher so Lyriker und Dichter. Ja, das ist schon so ein Liederbuchlied, was mal bei der Jungschar, bei den Pfadfindern, bei den Ministranten, bei und in der Super Ilu findest du halt, das ist wirklich, als würden wir uns jetzt so richtig gehen lassen, finde ich schön. Ach, wir haben gar keine Pause gemacht. Nee, finde ich schön. Ah, ich dachte, wir hätten einen Schnitt gemacht. Ah, guck mal hier. Jetzt. Ich habe, das ist aber auch schön, Super Ilu hat mich aufgeklärt und zwar Karat. So entstand über 7 Brücken musst du gehen. Man nehme Text aus einer polnischen Fabel. einen Film, der den Zeitgeist trifft und einen begnadeten Rockkomponisten. Und es entsteht ein Ostrock-Hit, den bis heute jeder kennt. Ostrock. Mit einer Filmmusik wurde Karat über Nacht berühmt. Ja, haben wir was gelernt. Haben wir genau, aber gelernt, Wohnmobil, rat mal, was gekostet hat. Nicht sechsstellig? Doch. Sechsstellig? Ja. 120.000. Kurze Frage, hast du eine kleine Garage noch in dem Wohnmobil, wo du Sachen reintun kannst? Ja. Dann 145.000. Richtig, Volltreffer. Garage kostet genau. Immer 20.000. Ich habe jetzt Schulden über 144.000. Ich dachte, du hättest halt vom Podcast-Festival Geld bezahlt. Ja. Ja. Ja. Deshalb habe ich auch Schulden über 144.000. Also, ja, okay. 900 Euro und 62 Cent. Ah, ja. Okay. Ja. Okay. Naja. Ja, schön, aber ich freue mich, auch wenn du jetzt total verschuldet bist. Vielleicht gebe ich dir auch dann in Tolmin, wo wir auf diesem Festival sein werden. Ja, wenn ihr Fans seid, sucht uns. Ja, wir machen Holiday. Es wird ein Meet and Greet geben am 10. August um 14.35 Uhr. Den Slot haben wir, glaube ich. Am 10. August ist, glaube ich, schon vorbei. Er geht vom 5. bis zum 9. August. Nee. Vom 9. bis zum 11. oder so. 8. bis 11. Irgendwie so. Müssen wir nochmal nachgucken. Wir wissen nicht. Wir haben den Slot am 10. August um 14.35 Uhr bei diesem, bei dem Aldi-Ausfahrt. Gehört aber offiziell zum Festival. Also ja, es ja, ist nicht so, ja, dass ja. wir uns auf zwei Klappstühlen irgendwo am Supermarktparkplatz stellen. 10. August, 14.35 Uhr, Aldi. Ihr ich glaube, Aldi heißt in Slowenien anders, irgendwie Hofer oder so. Ach, wie in Österreich. Ja, genau. Kann gut sein. Also ja, genau. Ihr seht uns am Hofer Tolmin. Da werden wir einen offiziellen Punkrock Holiday Podcast Stand haben. Meet and Greet, 14.35 Uhr. Ihr kennt uns am Schaumbad Roll-Up, weil ihr wisst ja nicht, wie wir aussehen. Und da sitzen wir dann auf zwei, also das sieht dann, das machen wir bei extra gehört zur Show. Wir sitzen da einfach auf zwei Klappstühlen mit billigen Dosen Bier aus dem Aldi, würde ich sagen. Roll-Up, könntest du den erstmal bezahlen? Noch? Ich habe die Rechnung schon, aber. Wir können ja. Ich kann ihn also nicht bezahlen. Ich habe da auch paar Probleme, aber wir könnten ja ein altes Bettlaken nehmen und ich habe noch Sprühfarbe da. Also damit da einfach. Ich hätte ein Wohnmobil, das könnte ich verkaufen. Wir könnten ja auch dein Wohnmobil einfach mit das Schaumbad besprühen, dann sagen wir einfach, wir sind da. Ah ja, das als Roller benutzen. Genau. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Also da steht ein Wohnmobil, ein gebrandetes Wohnmobil steht auf dem Hofer Parkplatz und ihr erkennt uns am Klimpern der Dosen. Mhm. Wir werden da ziemlich viel Topstar-Cola pumpen. Und Bitburger. Weiß ich nicht, ob die das beim Hofer haben. Ja, ja. Das ist Hofer. Hallo. Das ist ja kein Aldi, ist ja Hofer. Jan Hofer. Jan Hofer, ja. Jan Hofer hat, also ein Tagesschausprecher, der einen Supermarkt hat. Das ist wie ein Tagesthemensprecher, der einen Podcast hat. Ja. Ingo Zamperoni. Hat der einen Podcast? Ja, mit seiner Frau zusammen. Echt? Der hat einen Podcast über amerikanische Außen- und Innenpolitik. Interessant. Mit seiner Frau, weil seine Frau ist, wie nennt man das, Amerikanologin, ist das Fach? Ja, wahrscheinlich klingt so, als könnte man studieren. Ja, naja, also die ist Wissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Amerika. Ganz Amerika oder Nordamerika? Vereinigte Staaten von Amerika. Also ist sie eigentlich United Statologin. Ja, irgendwie so. Ja. Kanada ist, hast da bestimmt auch so ein Wahlfachseminar, wenn man das studiert. Bisschen Kanada, bisschen Wald, bisschen Wald. Toronto. Toronto. Bisschen, ach komm, was ist Kanada? Mit Kanada haben wir ja gar nichts am Hut. Nee. Gegen Kanada. Apropos Kanada. Ich bin gespannt. Deine Überleitung heute sind. Weißt du, andere Podcasts machen Sommerpause, wir machen einfach einen Podcast, der wie eine Sommerpause ist. Ja. Apropos Kanada, alles dazu hören Sie nach der Werbung. Warzen entferne ich selbst. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Nächtlichem Harndrang. Nagelpilz. Verstopfung. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verscheidentrockenheit. Hornhaut. Verstopfung. Nagelpilz. Nagelpilz. Die Hornhaut schält sich sanft. So, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt den Werbeblock genossen. Es ist wichtig, dass ihr diese Produkte auch kauft und sagt, warum, weil ihr es bei uns gehört habt, weil ich habe sehr hohe Schulden. Und falls ihr Interesse habt, wir schicken euch auch Promocodes. Bei uns kriegt ihr sogar bis zu 90% Promotion-Codes, aber ihr müsst uns persönlich anschreiben. Ich glaube, diesen Monat haben wir eine Praktikantin, oder? Ja. Die Lea Annalena. Eidel. Ihr Spitzname ist Eidel. Lea Eidel, das ist okay. Das ist amerikanisch. Okay. Amerikaner nennen Lea Eidel. Okay, also die Eidel. Eidel. Ach, sie ist ganz... Ihr müsst auf Englisch schreiben. Ich glaube, sie kann gar kein Deutsch, gell? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nie mit ihr geredet. Wer macht denn bei uns die Einstellung? Weiß ich doch nicht. Ja, ist ja auch egal. Vielleicht Nicoletta oder so? Nicoletta könnte machen. Nicoletta hat ja auch unseren Social-Media-Auftritt gut im Griff, glaube ich. Ja, die ist... Ja. Endlich mal jemand, der arbeitet hier. Ja, ist schon ganz schön, die Last wegzuhaben. Ja, willkommen zurück zur Folge Irres Gefasel. Wir haben zum ersten Mal einen Folgentitel in der Pause der Folge ausgemacht. Genau, Irres Gefasel. Und wir machen direkt weiter. Ich hoffe, ihr genießt es. Peter, was hast du uns noch mitgebracht? Ich habe den deutschesten Franzosen kennengelernt. Der deutscheste Franzose? Kennengelernt ist das falsche Wort. Getroffen. Getroffen. Ich bin, kennst du französische Straßen? Südfrankreich? Ja, schon mal gesehen. Ja. Ich bin da beruflich rumgefahren. Okay. Ich war beruflich in Frankreich. Okay. Also ich habe in Frankreich gearbeitet. Du hast Vacation gemacht. Ich will einen französischen Standort hochziehen. Okay. Le Chambon. Le Standort. Le Standort. Le Standort. Nee, ich dachte für unseren Podcast. Das sind zwei Franzosen-Castes, die dann immer das, was wir reden, bekommen sie halt einfach übersetzt und die müssen dann nochmal auf Französisch auch machen für den französischen Markt. Wir casten die und nennen das dann Podcast-Casting. Meinst du den, oder Podcasting? Aber glaubst du, und ich bin mir recht sicher, den Witz hat bestimmt schon mal irgendwer gemacht. Ja. Also bei Wortwitzen kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass den schon mal. Ja, irgendwie. Wahrscheinlich. Ich habe ihn aber noch nie gehört. Von ich daher auch nicht, ja. Vollkommen legitim. Der ist jetzt ein Original. Wenn denn irgendjemand von euch Wichsern benutzt, VG Wort, schreibt euch fette Mahnungen, weil ich große Schulden habe. Genau, Peter hat große Schulden, weil er sich ein Wohnmobil gekauft hat. Weil ich mir ein Wohnmobil gekauft habe. Aber ich sage dazu nichts, weil ich darf in dem Wohnmobil schlafen und ihr profitiert auch, weil wir nehmen da eine Folge auf. Eine richtig lange wahrscheinlich oder eine ganz, ganz kurze. Ich denke, die wird so 9 Stunden oder 9 Sekunden gehen. Irres Gefasel 2. Ja, das ist ja irgendwas, es wird irgendwas sein zwischen Grindcore und Metal. Wie heißen denn diese? Es gibt so eine Metal-Richtung, da geht ein Song eine Dreiviertelstunde. Weiß ich nicht. Ich habe mich lange mit einem Musikwissenschaftler ausgetauscht in Frankreich. Und der war der deutscheste Franzose? Nein, das war ein anderer. Nee, da sind wir jetzt alle hooked. Also ich spreche dafür für mich und unsere Audience. Ja. Wir sind hooked. Wer war der deutscheste Franzose? Also. Hieß er Thomas Müller? Nein, wahrscheinlich nicht. Thomas Müller hieß er. Okay, Thomas Müller. Es war ein Franzose, er ist rechts rangefahren mit einem riesigen Dodge Ram oder so. Okay. Das ist ein sehr großes Auto. Der klingt noch nicht sehr deutsch, auch wenn die Deutschen auf SUVs stehen, aber Dodge Ram ist nochmal so eine ganz besondere Gruppe auch von ein sehr großer deutschen Arschlöchern, die fährt. Da kann man auch wirklich sagen, also wer in Deutschland einen Ram fährt, also ich halte euch für Arschlöcher. Ja. Er ist auf einer engen Straße rechts rangefahren. Dass ich vorbei kann mit meinem kleinen Auto. Och, wie nett. Das war sehr nett, ja. Ich habe es aber nicht gecheckt, weil ich abgelenkt war von Kurven und allem. Ich habe auf jeden Fall vergessen, mich zu bedanken. Weißt du, diesen Dankesgruß. Ja, ja. Das hat mir auch leid. So. Mach ich auch immer? Mach ich normalerweise auch. Aber ich hab's ich dachte, der parkt da. Oder ich habe einfach nicht darauf geachtet. Ich habe mich konzentriert auf den Straßenverkehr. Oder auf die Straße. Du warst das, auch in einer ungewohnten Umgebung, das ist vollkommen legitim, da vor allen Dingen erstmal auf die Verkehrssicherheit und nicht auf Höflichkeitsfloskeln zu achten. Vollkommen legitimes Verhalten, ja. Auf jeden Fall hupt er dann, hängt sich aus dem Fenster und schreit mir hinterher. Es war eine Straße, da konnte man wirklich 12 km/h fahren, also ich bin noch nicht so weit gekommen. Und ich habe es nicht gecheckt und habe dann angehalten, meinen Kopf aus dem Fenster, er hat mich auf Französisch angeschrien. Ich hatte zum Glück meine Dolmetscherin dabei, die Französisch sprach, die habe ich, also hast ja, das ist ja logisch, wenn du in Frankreich arbeitest. Ja, klar, logisch. Du ziehst gerade einen französischen Podcast da auf. Hast genau. Die hat mir das dann übersetzt. Er hat gesagt, man sagt Dankeschön, wenn man jemanden vorbeilässt. Das ist sehr deutsch auch. Ja, das vor allen Dingen, der deutscheste Franzose. Um mich selbst ertappend auch, weil wenn ich Leute vorbeilasse und sie machen nicht diesen netten Winker, dann schimpfst du vor dich hin, du dummer Hurensohn oder sowas, aber du... Ja, also für ein fehlendes Bedanken habe ich noch nie aus dem Auto rausgeschrien. Du schreist den nicht an. Nee. Aber ja, das war der deutscheste Franzose. Ich glaube, den Titel hat er verdient. Er hat ein viel zu großes Auto wahrscheinlich. Oui. Und er legt Wert auf Disziplin, Dank und Ordnung. Genau. Ja. Ich lasse dich gerne vorbei, aber ich erwarte dafür auch etwas. Genau, man sagt Danke, wenn man jemanden vorbeilässt. Ja, das war der deutscheste Franzose. Das war die ganze Geschichte. Jetzt auch nicht so ein Hammer, die Story, aber schon auch. Ja, ich hätte halt gedacht, er hätte noch irgendwie eine Schweinshaxen umhängen gehabt. Das Ding ist, ich bin so, weil ich so deutsch bin, genetisch zumindest, so gut ist, ich habe ab dann wirklich penibel darauf geachtet, mich bei jedem zu bedanken, der mich im Straßenverkehr irgendwie mir einen Vorteil gibt. Finde ich gut. Also eigentlich bin ich diesem Mann sehr dankbar, weil er hat mich erzogen. Hast du denn, das wäre mir auch wichtig, weil wir Deutschen haben ja eh schon so einen schlechten Ruf auf der Welt, aus Gründen, hast du wenigstens so getan, als wärst du US-Amerikaner oder so? Also irgendeine andere Nationalität? Blöde, dieses Fahrzeug, das ich fuhr, hatte ein deutsches Kennzeichen. Ah, ja. War wahrscheinlich hat er sich deswegen auch war er wahrscheinlich so wütend. Ja, ja. Da hat er gedacht, wenn jetzt schon Deutsche nicht mehr Danke sagen, wer sagt dann noch Danke? Ja. Ja. Ich habe ja schon häufig im Ausland den Trick gemacht und einfach behauptet, ich käme aus Luxemburg. Ja, das ist, geht halt nicht, wenn du ein Fahrzeug mit einem deutschen Kennzeichen fährst. Ja, stimmt. Also ich bin ja auch da, vielleicht war er auch Kanadier. Vielleicht hättest du auch einfach aus dem Fenster dann rausrufen können, so entschuldigt, das ist ein Auto von meiner Tante. Weißt du, einfach Lützeburg rausgeschwätzt. Ja, stimmt, ja. Entschuldigt, das ist ein Auto von meiner Tante. Fand ich Clift, nächstes Mal sage ich mehr aus sie. Da je, Eddie. Und dann wärst du weggefahren. Hätte sofort gedacht, Mensch, die Luxemburger sagen auch nicht mehr Danke. Ah, denn Luxemburg, ich bin beeindruckt. Ich kann kein Wort luxemburgerisch. Luxemburgisch? Letzeburg. Genau, du kannst das, weil du aus der Nähe kommst. Ich kann das einfach nicht. Ja, erzähle ich was Persönliches. Ich bin an der Grenze abgewachsen. Aber wahrscheinlich, also Luxemburger schlagen jetzt die Köpfe, die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich schaffe es in luxemburgischen Supermärkten nicht als Auswärtiger aufzufallen. Ah, halten dich für einen Einwohner? Ja. Das ist gut. Du musst so bestimmte Floskeln einfach sagen. Mm. Eddie und Merci ist zum Beispiel gut. Oder auch Eddie und Fanny Cliff. Das heißt Eddie? Eddie heißt Tschüss. Ah, okay. Ja. Ich dachte, das heißt Etienne oder so. Nee, wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber Tschüss auf Luxemburgisch ist Eddie. Cool. Oder auch da Eddie. Wenn du schneller weg musst. Da, weißt du, Eddie. Oh, der hat's eigentlich. Ja. Der, was heißt sowas wie Kumpel, Dude, Bro? Das weiß ich nicht. Mann. Kommt, glaube ich, eher aus dem Französischen wieder. Compagnon oder so. Oui. Ja. Weiß ich. Also wie gesagt, mein Luxemburgisch, ich kann den Klang. Du kannst den Klang, ja. Immerhin. Ja. Ich habe noch... Möchtest du noch das Dümmste auf Social Media, weil ich seit langem gesehen habe? Ja, passt perfekt, weil ich habe dann das Dümmste auf Mediatheken, was ich je gesehen habe. Also dir zeige ich das Foto, den anderen beschreibe ich das. Man sieht einfach nur Leute in den 70er Jahren am Strand von Rio de Janeiro. Ich vermute, dahinter ist der Zuckerhut. Ja, sieht danach aus. Brasilien aus. Und dazu der Text Strand im Jahr 1970. Es gibt kein Fett. Tätowiert, Plastik und so weiter. Es gibt keine Sonnenliegen, Regenschirme und Sonnenbrillen, verschiedene Cremes. Es gibt keine Handys, also reden die Leute, und es gibt keine weißen Linien am Himmel. Es gibt nichts, aber es gibt alles. Also wie man so deep klingend so eine Scheiße rummüllen kann. Alles, was es nicht gibt, also von mir aus, Fett und Tätowierte, darüber kann man sich streiten, ob die Leute dicker geworden sind, Plastik und so weiter. In den 70er Jahren war alles mit Plastik vermüllt. Wir haben angefangen, aus Öl viel zu viel Scheiße zu machen. Also wenn Umweltkatastrophe, dann 70er Jahre. Dann aber, es gibt keine Sonnenliegen, Regenschirme oder Sonnenbrillen. Warum Regenschirme am Strand von Rio de Janeiro? Also wenn es regnet, gehe ich da weg. Sie meinen Sonnenschirme. Also diese Regenschirme sind vollkommen dumm. verschiedene Cremes. Also die Leute, die da in den 70er Jahren am Strand gelegen haben, haben heute alle Hautkrebs. Die sind alle tot, weil es keine Cremes und Sonnenschirme gab. Und dann kommt noch hier dieses Geschwurbel und keine weißen Linien am Himmel. Also ich würde der Person gerne sehr viel sagen. Und dann aber, damit zu enden, es gibt nichts, aber es gibt alles. Also ist da eine Trollseite, weil es wirklich so dumm. Was ist das für eine Soweit kann doch eigentlich nur ist generiert das, sein. Ist das eine echte Redaktion? Also ist das irgendwie die Super Elo oder Nein, ich habe drauf. Ich möchte auch nicht sagen, nichts sagen, der Titel von der Seite. Ein schrottiger Facebook. Und da sind manchmal, da sind meistens so nostalgieverherrlichende Dinger irgendwie drauf. Ich habe da auch direkt blockiert, weil mir so dumm. Also wirklich auch. Also es ist halt klassisch, wie früher war alles besser. Das ist ein klassisches, früher war alles besser, aber es ist kein durchgängiges Narrativ. Ja. Es gibt keine Sonnenliegen, Regenschirme und Sonnenbrillen, verschiedene Cremes. Es gibt keine Handys, also reden die Leute. Es gibt keine weißen Linien am Himmel. Chemtrails! Ja, genau. Ja, da geht es also, dann halt in eine komische Richtung. Also da möchte ich auch mal an dich, lieber Schwurbler oder russischer Bot, der diesen Post gemacht hat, sagen, also Chemtrails gibt es so lange, wie die Luftfahrt gibt. Seitdem werden wir von der Regierung vergiftet. Ja, die genau. Brüder Wright waren nämlich auch in irgendwelchen komischen Zirkeln drin. Wer waren die Brüder Wright? Die mit dem Rumfliegen. Die haben den Flugverkehr erfunden, oder was? Nee, die haben den ersten Flug gemacht, glaube ich. Ach, diese Fahrradtypen. Die Gebrüder Wright. Ja. Die Fliegen erfunden haben. Wahrscheinlich war jemand vorher schon am Fliegen. Das ist ja so, Edison wird ja auch sehr viel nachgesagt, obwohl er, oder... Ich glaube, die Wikinger sind schon geflogen, ja. Über die haben schon den gecampt. Australischen, die haben schon mongolischen Landweg. Ja. Im Endeffekt kommen nämlich Chemtrails aus der nordischen Kultur, aus der nordisch-wikingischen Kultur. Und alle Runen, die ihr auf eure rechtsradikalen Shirts malt, die vergiften euch. Genau. Ja. S wie Chemtrails. Ist auch egal. Ah, guck mal, im Wort Chemtrail kommt kein S drin vor. Ja, Zufall. Das heißt, die Linksradikalen sind wahrscheinlich schuld. Annegret Kramp, Karin Bauer. Ja, die Saarländer sind schuld. Saarländer. Damit die Spur S. nicht auf sie zurückfällt. Ja. Also, Saarland fängt mit SA an. Dieser Post hat mich zum Nachdenken gebracht, aber wie dumm Leute sind. Ich habe noch danach einen Fehler gemacht. Ich habe in die Kommentare reingeguckt. Ach, das und macht da hat so eine deutsche nicht. Beate und so ein deutscher Heinrich natürlich drunter kommentiert. Ganz genau. Heutzutage. Ja, hoffentlich sind Beate und Heinrich auch mal zum... Aber ist denen bewusst, dass das alles Ausländer sind, da an diesem Strand? Aus deutscher Sicht. Ja gut, Altnazis hatten ja auch immer so einen kleinen King, mehr nach Argentinien, aber auch nach Brasilien. Stimmt, ja. Die Rattenlinie Süd. Trotzdem sind es Ausländer. Ja, muss man so sagen. Ja. Ja. Denkt mal drüber nach. Beate, also, Heinrich und Karl, die da drunter kommentiert haben. Auch schockierend, 4.400 Kommentare darunter. Unter so einem Bullshit. Also ich bin mittlerweile wirklich dafür, können wir soziale Medien abschaffen? Ja, also, bitte. Ja. Bitte, ich hasse sie so sehr. Also wer auch dafür ist, wir machen demnächst eine Petition, besucht uns am Hofer Parkplatz beim Punkrock Holiday. Da legen wir eine Liste aus und da fangen wir an. Genau. Weil wir wollen soziale Medien blockieren, dann machen wir das schön mit Papierliste. Genau. Außer auf Crest, da könnt ihr mir folgen. Crest finde ich geil. Also Crest, ich denke, das wird cool. Ich kenne das nicht. Ich auch nicht, habe ich gerade gefunden. Okay. Ja. Aber die Leute glauben es, ich habe es schon 3-4 Mal probiert und alles so, das kenne ich noch gar nicht. Ja, wunderbar. Das ist genauso wie mein neues Hobby zu sagen, wie sprichst du das denn aus? Das ist Französisch ausgesprochen. Ui. Ja. Funktioniert auch hervorragend. Deswegen, ich hätte dir jetzt auch das Crest, das nächste Matador ist. Nee, wie heißt das? Matterhorn. Matterhorn, genau. Matterhorn. Hey, wie heißt das eine mit diesen Fotos? Und dann kriegst du eine Erinnerung, jetzt musst du ein Foto machen. Oh, be used? Nee. Alter, wir sind so... Alte, ekelhafte Männer. Erklärt ganz uns furchtbar. Bitte dieses Internet, aber wir wollen eh abschaffen. Wir sehen uns am Hofer Park. Be real. Be real. Be real. Ja. War das denn auch mal ein Rapper? Be tight. Ah ja. Ja. Cool. Okay. Genau. Weil du hast auch noch was richtig Dummes mitgebracht. Ja, genau. Was ist das? Der dümmste Name für ein Fernsehformat, eine Sendung, irgend sowas in die Richtung, was du je gehört hast. Nur am ersten. Oh ja, sehr gut. Ja. Das ist gut. Gute Antwort. Und kam sehr schnell, wie aus der Pistole geschossen. Kommt aus einer tiefen Verachtung, aber auch, weil ich wirklich richtig dumm finde. Ja, ja, alles mit... Ja. Also so ein Wortwitz mit, also mit dem Nachnamen, also ja. Bitte. Also, ja. Schon sehr erbärmlich. Aber pass auf, das ist wirklich ein ganz neues Level, was du jetzt hören wirst. Okay, und das gibt es wirklich? Ja. Welcher Sender? ARD oder ZDF, eine der Mediatheken. Also wir zahlen das sogar noch. Wir nicht bezahlen mit unserer das. Werbung. Ich glaube Werbung. ARD. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einer der zwei. Soll ich einen Trommelwirbel machen? Nee, bitte nicht. Nee. Das hat sich verdient. Ist das so dumm? Okay. Missbrauchsopfer radeln zum Papst. Ich hab Ausschnitte davon im Morgenmagazin gesehen. Missbrauchsopfer radeln zum Papst. Ja, und hab, also ehrlich gesagt, habe ich genauso fassungslos wie du davor gesessen. Also ich finde, was die da getan haben, okay. Genau, inhaltlich super. Es geht nur um den Namen. Aber ich meine, der Name beschreibt auch das, was die da tun. Also das ist einfach... Ja, genau. Aber und radeln. Es klingt auch noch so schlimm und auch so verharmlosend durch dieses Radeln. Genau. Ja. Es klingt wie lustiges Lecker aufs Land oder so. Ja, Lecker aufs Land und danach kommt Missbrauchsopfer radeln zum Papst. Lecker aufs Land, da macht der Jörg, macht jetzt hier frisch geschabte Spätzle und jetzt gucken wir noch... Also hier den Lauch hole ich immer frisch aus dem Garten. Ja, ich wurde mit 15 sexuell... missbraucht. Ist nächste Format kommen so Töne, aber unter dem schönen Titel, ja stimmt, so zwischen Lecker aufs Land, ja. Missbrauchsopfer radeln zum Papst, ja. Und danach kommt verrückt nach Meer. Genau. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, also hätte ich nie erwartet, aber dass möglicherweise Redakteure und Redakteurinnen von öffentlich-rechtlichen irgendwie nicht ganz dicht im Kopf. Welche Anstalt von ARD hat er produziert? Das weiß ich nicht. Würde, ich wenn ich tippen müsste, auf Platz 1 liegt, sollen wir Wetten eingehen? Jeder sagt zwei Anstalten. Ja, vielleicht sind wir uns sogar einig. Ich würde gerne mal ein bisschen ausschließen noch vorher. Wie ausschließen? Wer es nicht war? Ja, genau. Okay, also du... Ich denke eher, also es war diese... Ich glaube, diese Berichterstattung über Missbrauch in der katholischen Kirche, ja. Und so weiter kommt eher weniger aus den katholischen Bundesländern, katholischen Sendeanstalten. Also, so schließt du das aus. Die katholisch geprägt sind. Ja. Also ich denke, es wird nicht der SWR, nicht der BR sein und nicht der WDR. Die schließt du aus? Die würde ich ausschließen. Okay, bei mir wäre nämlich auf Platz 1, wer das produziert hat, wer der SWR und auf Platz 2 BR. Ah, okay. Weil sie sich damit beschäftigen wollen und jetzt, also aber für mich kommt, ja. Also für diesen dummen Titel kommt für mich eigentlich auf Platz 1 der BR, also der Bayerische Rundfunk, würde ich sagen. Aber von dem ganzen Format her würde ich eher sagen, das ist ein SWR-Format. Aber das wäre mein Tipp. Ja, liegt nahe. Aber ja, ich werde es danach recherchieren. Nee, wir recherchieren das gleich. Wir machen jetzt die Tipps. Ich denke, es wird. Ich bin eher beim MDR oder NDR. Oder was gibt's noch? Hessischer Rundfunk ist so 50-50, glaube ich, oder? Oh, der HR ist natürlich auch... Ja, der Hessische Rundfunk, der ist immer so ein bisschen lächerlich. Immer so ein bisschen ja, dumm. Die haben auch so, also, exklusive, also wenn die Rater-Shows haben, haben die immer mit Hessen zu tun. Genau, also, das ist so ein bisschen Hufflepuff. Ja. Hat auch immer nur mit Hessen zu tun. Ja. Hessen schönste Bahnstrecken, Hessen schönste Brücken. Also das ist so hessenzentriert. Ja, aber dann wird es ja heißen... Hessischer Rundfunk. Missbrauchte Hessenradeln zum Papst. Ja, wahrscheinlich, ja. Also so hätte beim HR hätte wirklich so... Missbrauchte Hessenradeln zum Papst. Das wäre ein noch beschissener Titel als Missbrauchsopferradeln zum Papst. Also wir haben ja jetzt sehr viel diskutiert, welche ARD-Anstalt er produziert hat. Und willst du jetzt die Pointe hören? ZDF. ZDF hat produziert. Also ZDF-Produktion. Ja, Entschuldigung an den SWR, den BR, den MDR, den NDR, den HR. Obwohl, nee, hier kam und den Panorama. Ich bin noch unsicher, weil es gibt es auch in der ARD-Mediathek. Vielleicht haben die zufällig das Gleiche produziert. Oder beide einen Beitrag gemacht. Scheinbar, ja. Missbrauchsopferradeln zum Papst. Leute, ohne Witz, kriegt mal euer Gehirn sauber geschissen, ihr Vollidioten. Also wirklich. Ja, da kann man doch einen pietätvollen Titel finden. Es ist nicht zu fassen, was für... Naja. Ah, okay, okay, okay. Ja? Also, wer war's? Also, ich bin wirklich sauer. Es ist ein Panorama-Beitrag, aber... Panorama ist von? Von ZDF. Die haben aber auch nur darüber berichtet und die Missbrauchsopfer... Radeln zum Papst ist eine BR-Produktion. Oh, du hast gewonnen. Okay, ich nehme alle Entschuldigungen zurück. Ja. Ja mal, was passiert denn da? Ja, da radeln Missbrauchsopfer zum Papst. Ja, nehmen wir das doch. Das können wir so nennen, oder? Oder, du, Miss Franzen. Hier, tipp mal nieder. Missbrauchsopfer radeln zum Papst. So ist der Sendungstitel entstanden. Ja. Ja. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein Arbeitstitel war und dann war Abgabe, dann waren sie zu faul, das noch zu ändern oder war zu spät. Naja, komm, ist auch irgendwie witzig. Und dann geben sie sich einen High Five, nehmen eine Nase Koks und ballern die ganze Nacht irgendwie noch. Weißbier. Ja. Weil wir wissen ja jetzt, dass der BR war. Von daher haben sie Weißbier geballert. Ja, ja. Also, was sollten sie sonst trinken? Ja, auch... Wirklich ein schlimmer Titel. Oder? Also wirklich, ich konnte es nicht glauben. Allen, denen ich das erzählt habe, waren fassungslos. Aber du hast es mir gerade bestätigt, es gibt es wirklich. Wurde vom Bayerischen Rundfunk produziert. Ich glaube, der macht auch diese Serie Verrückt nach Meer, wo immer gezeigt wird, wie schön Kreuzfahrten Verrückt auf nach Meer 80er ist, Jahre deutschen Kreuzfahrtlinien sind, wo du schon siehst, dieses Schiff zerfällt langsam, genauso wie der Kapitän. Verrückt nach Meer ist tatsächlich vom BR produziert. Ja, auch ganz schlimme Sendung. Also wirklich eine, also so eine schlimme Sendung. Aber kann man gut wegbolzen, wenn man. Ja, gucke ich. Also wenn es läuft, gucke ich es auch immer. Aber auch wirklich, das Verrückt nach Meer, auch kleiner Tipp, falls ihr mal darüber stolpert, läuft auch manchmal in der ARD, aber auch beim BR, auch die Dritten, alle anderen Dritten wiederholen gerne. Wenn ihr es mal seht, bleibt mal hängen und gönnt euch eine Folge, weil das ist wie ein Unfall. Genauso, auch ein schönes Format, Hessischer Rundfunk, auch ein Fernsehtipp, mittendrin am Frankfurter Flughafen. Also der Hessenbezug ist da, auch super Doku-Format. Da wird gezeigt, wie so eine Schlagader in Europa tickt, was man so alles am Flughafen machen muss. Ein Job ist interessanter als der andere. Ohne Hessen wären wir alle nichts. Ohne Hessen... Ich glaube, das ist ein gutes Ende für heute, für die Folge. Wir bedanken uns heute ausdrücklich bei allen Hessen? Nee, nur beim Bundesland Hessen. Achso, beim Bundesland. Ja, nicht bei den Hessinnen, ja, sondern... Die können ja nichts dafür. Nee, die sondern wir bedanken uns bei, beim Bundesland Hessen und Volker Bouffier. Oh ja, bei dem besonders. Ja. Weil der schmeißt wenigstens keine Steine auf Bullen in Konnewitz. Genau, genauso wie sein großer Ziehvater Koch. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Roland Koch. Lieblings-Titanic-Cover, also eines meiner Lieblings, ein Schweinchen namens Koch. Dann war einfach nur ein Schweinchen mit seinem Gesicht. Süß. Süß. Schweine sind lecker auch. Weiß ich nicht. Doch. Ich darf das wegen meinen Religionen nicht essen. Ich habe nämlich mittlerweile, ich sammle die. Ich habe mittlerweile schon 28 Religionen und ich sammle weiter. Ich esse immer nur Schweine, um Fantasiewesen im Himmel zu mobben. Okay, ja. Gut. Ich hasse Schweine zu essen. Ich liebe Schweine lebend. Aber aber ich mobb gern Fantasiewesen im Himmel. Ja. Ja. Klingt auch gut. Das ist so. Wir haben Sachen jetzt wirklich eingegrenzt. Falls ihr Fragen zu Religionen habt, meldet euch bei mir. Ich kann euch alles sagen. Auf keinen Fall bei mir. Und falls ihr Fragen zu den United States of America habt, gerne bei Peter melden. Der hat nämlich da 2,5 Jahre seines Lebens verbracht. Oh, Hussein, can Jetzt habe ich mir gedacht, der jetzt die Nationalhymne singt. By the dawn. Und ich würde sagen, wir faden einfach aus dann. Sollen wir eigentlich mal wieder hoch auf dem gelben Wagen auf Chinesisch singen? Letzt habe ich irgendwo war eine Quizfrage, da wurde wirklich gesagt, welche Sprache, bla bla bla, und die Antwort war Chinesisch. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, weil wir wissen ja, dass Kantonesisch heißt. Mandarin. Mandarin. Egal. Alles klar, vielen Dank für alle nordamerikanischen Infos. Wir singen euch heute, weil Peter ein sehr deutsches Erlebnis in Frankreich hatte, mit Hoch auf dem gelben Wagen auf Deutsch raus. Hoch auf dem gelben Wagen, weiter weiß ich beim Schwager vorn. Ich weiß den Text nicht. Und wenn die Rosse da haben. Das ist der Grund, warum ich, weil ich auch Mandarin gesungen habe. Ja. Ja, der chinesische. Ja, toll. Ja. Also, Hotte Hü, ihr Kapellen.